und still, weil dich sonst kein anderer mag. Deine Sprüche ohne Sinn, ohne Verstand. Bist als Idiot mit dem Rücken an der Wand. Was dich so fasziniert, was den Hass auf andere Völker